Erster Mose und die Israeliten sangen ein Lied für Gott. Sie sangen, ich singe für Gott. Er ist sehr groß. Er warf Pferde und Reiter ins Meer. Zweiter Gott ist meine Kraft und mein Lied. Er hat mich gerettet. Er ist mein Gott. Ich will ihn loben. Er ist der Gott meines Vaters. Dritter Gott ist ein Kämpfer. Sein Name ist Jahwe. Vierter, er warf die Wagen vom Pharao ins Meer. Seine besten Soldaten versanken im Schilfmeer. Fünfter, das Wasser bedeckte sie. Sie sanken wie ein Stein in die Tiefe. Sechster, deine rechte Hand ist stark, Gott. Deine Hand macht die Feinde kaputt. Siebter, du wirfst deine Gegner zu Boden. Dein Zorn verbrennt sie wie Stroh. Achter, du bliesest mit deiner Nase. Da stand das Wasser wie eine Wand. Die Fluten wurden fest mitten im Meer. Neunter, der Feind sagte, ich jage sie. Ich teile die Beute. Ich ziehe mein Schwert. Meine Hand vernichtet sie. Zehnter, du bliesest mit deinem Atem. Da bedeckte sie das Meer. Sie sanken wie Blei im tiefen Wasser. Elfter, wer ist wie du unter den Göttern? Du bist heilig und groß. Du tust Wunder. Zwölfter, du strecktest deine Hand aus. Da verschlang die Erde sie. Dreizehnter, du führst dein Volk mit Liebe. Du hast sie befreit. Du bringst sie zu deinem heiligen Ort. Vierzehnter, andere Völker hörten das. Sie bekamen Angst. Die Menschen in Philistäa zitterten. Fünfzehnter, die Chefs von Edom erschraken. Die Anführer von Moab zitterten. Alle Menschen in Kanaan verloren den Mut. Sechzehnter, sie hatten große Angst. Sie wurden starr wie Stein vor deiner Macht. Dein Volk zog vorbei. Es ist das Volk, das du gewählt hast. Siebzehnter, du bringst sie auf deinen Berg. Dort hast du einen Platz zum Wohnen gemacht. Es ist dein heiliger Ort. Achtzehnter, Gott ist König für immer und ewig. Neunzehnter, die Pferde vom Pharao gingen ins Meer. Gott ließ das Wasser über sie kommen. Die Israeliten gingen auf trockenem Boden durch das Meer. Zwanzigste, Miriam war eine Prophetin und Aarons Schwester. Sie nahm eine Trommel. Alle Frauen folgten ihr mit Trommeln und tanzten. 21. Miriam sang ihnen vor, singt für Gott. Er ist sehr groß. Er warf Pferde und Reiter ins Meer. 22. Mose führte die Israeliten vom Schilfmeer weg. Sie gingen in die Wüste Sur. Sie wanderten 3 Tage und fanden kein Wasser. 23. Sie kamen nach Mara. Aber sie konnten das Wasser dort nicht trinken. Es war bitter. Darum heißt der Ort Mara. 24. Die Leute schimpften mit Mose. Sie fragten, was sollen wir trinken? 25. Mose rief Gott um Hilfe an. Gott zeigte ihm ein Stück Holz. Mose warf es ins Wasser. Da wurde das Wasser gut. Dort gab Gott ihnen Regeln. 26. Gott sagte, hört auf mich. Tut, was gut ist. Gehorcht meinen Regeln. Dann mache ich euch nicht krank wie die Ägypter. Ich bin euer Arzt. 27. Dann kamen sie nach Elim. Dort gab es 12 Quellen und 70 Palmen. Sie machten dort ihr Lager am Wasser.